Yes. Bitireceğim. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Würde ich mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen? Darf ich Ihren Namen erfahren? Wie heißen Sie? Ich heiße Jessica Kramer. Jessica? Vorname Jessica. Mit C. Soll ich den Namen buchstabieren? J-E-S-S-I-C-A. Jessica. C-A. Ja, und der Name? Der Nachname ist Kramer. K-R-A-M-E-R. K-A-R-M? M-E-R. K-R-A-M-E-R. Ja. Yeah. Carmen. Ja. Yeah. Frau Carmen, wie alt sind Sie? 27 Jahre. Wie schwer sind Sie, wissen Sie? 60 Kilo. 60 Kilo. Wie groß sind Sie? 1,74 Meter. 74. Gut. Was haben Sie Beschwerden? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe so vor einer Stunde begann das ganz plötzlich. Da kriegte ich ganz plötzlich Luftnot. Ich kriegte keine Luft mehr und hatte einen starken Schmerz in der linken Brust, hier auf der linken Seite. Ja, aber hauptsächlich starke Luftnot. Das begann ganz plötzlich. Fühlen Sie sich andere Beschwerden? Nein, keine wesentlichen anderen Beschwerden gehabt. Das war ganz plötzlich. Es fing vor einer Stunde an. Vorher haben Sie eine chronische Erkrankung von Ihnen bekannt? Eine Bronchienerkrankung oder chronische Erkrankung? Chronische Erkrankung oder die wichtigste Erkrankung. Ich nehme ein Mittel für die Schilddrüse ein, wegen einer Schilddrüsenunterfunktion, aber ich habe sonst keine chronische Erkrankung, nee. Ist der Schmerz dauerhaft? Ja, der ist ganz stark, ja. Der ist dauerhaft. Wie sind die Schmerzen, wie stark sind die Schmerzen, zum Beispiel auf einer Skala? Wobei null Leichtschmerz und sehr starker und verträglicher Schmerz. Wie können Sie diese Schmerzen? Stärke 8. Stärke 8. Haben Sie Husten? Wie bitte? Haben Sie Husten? Nein, ich kriege gar keine Luft. Ich kann gar nicht richtig atmen. Nee, Husten habe ich nicht. Nee. Haben Sie diese Beschwerden miteinander begonnen? Die habe ich noch nie gehabt, solche Beschwerden. Die habe ich noch nie gehabt. Es ist ganz plötzlich gekommen. Vor einer Stunde kam das. Miteinander sind sie miteinander begonnen, oder? Wie haben die Schmerzen begonnen? Können Sie sie auch mal sagen? Diese Beschwerden. Ja. Ist es miteinander begonnen? Hintereinander? Ja. Haben Sie diese Beschwerden miteinander begonnen? Ich verstehe, ich habe das nicht verstanden, was Sie meinen. Verstärkt sich diese Schmerzen, ja. Diese Luftnot ja. Im Laufe der Zeit? Das fing gleich vor einer Stunde an, sofort, ganz starker Schmerz und jetzt habe ich ganz starke Luftnot. Ich kriege kaum Luft. kann ganz schlecht mich hinsetzen. So. Haben Sie Fieber? Nein, Fieber habe ich nicht. Haben Sie Herzrasen? Ja, ich glaube schon, dass das Herz ziemlich schnell schlägt. Fühlen Sie sich Abgeschlagenheit? Abgeschwächt? Abgeschlagenheit. Auch Schwäche. Ja. Leiden unter Schweißausbrüche? Ja, jetzt seit dieser Stunde habe ich ganz schön geschwitzt plötzlich. Aber das ist erst jetzt seit einer Stunde. Zum Beispiel leiden Sie unter abgeschwollene Beine oder andere begleitende Beschwerden oder wichtigste Krankheiten von Ihnen wissen? Geschwollenes Bein habe ich seit einer Woche. Da bin ich beim Joggen umgeknickt mit dem Fuß. Und seitdem ist mein Knöchel ganz dick und der Unterschenkel. Das ist seit einer Woche. Und da habe ich einfach eine Bandage drum gemacht, eine elastische Binde. Und meine Schwester sagt zu mir, ich muss damit zum Arzt gehen. Das muss angeschaut, geröntgt werden, ob da vielleicht was gebrochen ist am Fuß oder gerissen ist. Aber ja, der ist halt ganz schön dick jetzt seit einer Woche. Nehmen Sie dagegen eine Blutverdünner ein? Nein. So. Ich war bisher deswegen auch noch nicht beim Arzt. Oh. Wahrscheinlich das wäre eine dringliche Situation. Sie müssen... Habe ich nicht verstanden. Können Sie es mir noch? Diese Beschwerden ist eine dringliche Situation. Das ist wahrscheinlich eine Lungenembolie. Oh, was mache ich jetzt? Was machen Sie? Sie sofort aufgenommen, so Intensivstation. Ja, eine Lungenembolie. Und das kann mit dem Fuß tun. Das kann mit dem Fuß zu tun haben. Müssen wir Ihnen eine Sauerstoff und in den Venen eine Verdünner Mittel verabreichen. Ja. Also kann das mit dem Fuß zu tun haben? Die Ursache kann in dem Fuß liegen, in der Schwellung im Bein, im Unterschenkel. Ja. Gebrochene Füße und stauende Beine. Ja. Es kann sein, auf diesem Grund. Ja, okay. Gut. Ja, wenn Sie mir helfen können, wäre das gut, weil ich habe auch so starke Schmerzen, immer noch beim Atmen. Ne? Ich gebe Ihnen einige schmerzlindernde Medikament und Sauerstoff und verschiedene wichtigste Blutverdünner Medikamente oder Arzneimittel verabreicht. Ja, und das machen Sie jetzt sofort. Und müssen Sie entmischende Überwachung? Ja, auf alle Fälle. Das klingt ja sehr gefährlich, eine Lungenembolie. Nehmen Sie eine Pille? Ja, ich nehme die Pille. Ist es möglich, sind Sie schwanger sind? Nein. Da bin ich mir ziemlich sicher, nein. Reagieren Sie zum Beispiel bestimmte Lebensmittel oder einige Arzneimittel wirklich? Das waren gerade andere Geräusche. Ich habe das jetzt letzte nicht verstanden. Ich hatte gerade andere Geräusche hier gehört. Haben Sie allergische Allergien? Ja, haben Sie Allergie? Nee. Auf bestimmte Lebensmittel oder Medikamente? Nein, ich habe keine Allergien. Ich nehme nur zwei Medikamente, einmal für die Schilddrüse und einmal die Pille. Ich fühle mich sonst auch immer ganz gesund. Ich mache viel Sport und ich ernähre mich gesund. Aber das war jetzt was ganz Plötzliches, ganz Schlimmes. Gab es in Ihrer Familie wichtigste Erbaren oder chronische Erkrankungen? In der Familie? Ja. Ja, meine Eltern, die leben beide noch. Der Vater ist 57 Jahre alt und hat Asthma, aber damit kommt er gut zurecht, ist gut behandelt. Und die Mutter, die ist 56 Jahre alt und hat Gelenkrheuma. Aber die fühlt sich eigentlich auch ganz gut, ist auch gut, gut eingestellt von den Medikamenten her. Und dann habe ich noch einen Bruder, 24 Jahre, der ist gesund. Und eine Schwester, 29, die hat auch Schilddrüsenunterfunktion, so wie ich. Ihre Mutter, woran leiden? Die Mutter? Ja. Die Mutter hat eigentlich nur Gelenkrheuma, mehr weiß ich nicht, was die Mutter hat. Arthritis. Wie bitte? Arthritis. Arthritis, ja. Sie hat eine Arthritis. Geschwollene Gelenke und nimmt auch Spezialmedikamente ein, aber damit ist sie gut. Sie haben gut angesprochen, die Medikamente. Sie fühlt sich jetzt wieder besser. Sind Ihre Impfungen vollständig? Die Impfungen? Ja, ich habe alle Impfungen. Ich bin jetzt auch schon zum dritten Mal geimpft. Gegen Corona-Impfungen? Habe einen Booster bekommen. Ist alles gut. Arbeiten Sie? Ja, ich bin Architektin. Sind Sie verheiratet? Nein, bin nicht verheiratet. Haben Sie Kinder? Nein. Haben Sie etwas Fragen? Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Nö, eigentlich nicht. Mich interessiert jetzt, was jetzt mit mir passiert. Was machen Sie jetzt mit mir? Erstmal, ich habe gesagt, verschiedene Medikamente oder Maßnahmen bei Ihnen durchgeführt werden, dann wie möglich schnell mit dem Echokardiographie, ja, den Herz beurteilen, dann mit dem computerisierten Tomographie, ja, okay, eine Thorax- und Lungengefäße darstellen. Okay, gut. Ja. Und auch routinemäßig verschiedene Blutuntersuchungen, Blutwerte veranlassen. Wichtig ist jetzt, dass ich wieder besser Luft bekomme, dass meine Luft wieder besser ist. Ich habe so wenig Luft. Sie haben schon ein bisschen Geduld mit diesen Maßnahmen. Ja. Sie werden einige Stunden hoffentlich heilen. Okay. Ja. Oh, wen haben wir jetzt? Adamlar her akşam bizimkilere şey çalıştırıyorlar. Böyle. Rol oynuyor. Hallo. Hallo, ja, ich verstehe nichts. Gut, dann haben wir jetzt erstmal Anamnese beendet und Sie schreiben sich etwas auf. Und ja, ich bin fertig mit der Anamnese. Ja. Okay, 5 Minuten? Ja, okay, bis gleich. Ja. Können wir? Herr Chef, guten Tag. Haben Sie Zeit für mich? Okay, ja. Ich möchte Ihnen eine neue Patientin in der Aufnahme gesehen haben. Bei dieser Patientin möchte ich Ihnen vorstellen. Ja. Okay. Jessica Carmier, 27-jährige junge Patientin, 60 Kilogramm schwer und 1 Meter 74 groß. Ja. Allgemein Zustand ist schlecht. Ihr Kreislaufsituation ist nicht stabil. Okay. Sie hat eine Tachykardie und erniedrigte Sauerstoffsättigung. Okay. Und sie kam uns vor einer Stunde aufgetretene starke Schmerzen. Ja. begleitende mit schwere Disney. Ja, und die Schmerzen sind wo? Wo sind die Schmerzen? Ja. Schmerzen liegt bei 8 von 10. Und wo sind die Schmerzen lokalisiert? Wo Brustschmerzen. Brustschmerzen, okay. Brustschmerzen. Auf welcher Seite? Auf welcher Seite der Brustschmerzen. Ja, okay. Und sie klagt über Herzrasen und Schweißausbrüche. Ja. Und auch sogenannte Zellen, eine schwere Dyspne und starke Brustschmerzen. Okay, gibt es In der Vorgeschichte der Patientin hat vor einigen Wochen Sprunggelenk umgeknickt worden. Eine Sprunggelenksdistorsion. Distorsion, ja. Distorsion. Und wann war das vor einigen Wochen oder vor einer Woche? Vor einer Woche. Vor einer Woche. Mhm. Vor einer Woche. Mhm. Nach diesem Ereignis habe ich leider irgendwelche von Antikoagulan oder Heparin nicht eingenommen. Wahrscheinlich auf diesem Begründen kommt es zu einer Lungenembolie. Das ist jetzt Ihre Verdachtsdiagnose, Lungenembolie. Ja, Lungenembolie. Okay. Eine Verdachtsdiagnose. Muss man sehen. Die Patientin war vorher nicht beim Arzt nach diesem Unfall. Nach der Distorsion hat sie sich selbst behandelt. Oder war sie bei einem Arzt zur Untersuchung? Ich habe das nicht gefragt. Ja. Die Patientin hat es gesagt. Sie hat das selbst behandelt. Also ohne Arzt. Ja. Habe ich nicht bemerkt. Ja. Okay. Ja, Lungenembolie, das ist natürlich eine schwere, lebensbedrohliche Erkrankung. Ja, eine schwere lungenembolische Erkrankung und könnte es differenzialdiagnostisch sein? Was kommt noch differenzialdiagnostisch in Betracht bei dieser Symptomatik? Akut koronare Syndrom und ja. Zum Beispiel eine Pneumothorax. Pneumothorax? Wahrscheinlich. Der seltenen Wahrscheinlichkeit, aber Aortendissektion ja. In Betracht. Möglich ist es. Aber auf der anderen Seite, bei der Vorgeschichte, Distorsion, Sprunggelenk vor einer Woche, wie Sie berichten, muss man eher an eine Lungenembolie denken. Plötzliches ja. Ereignis. Nimmt die Patientin die Pille? In der Anamnese der Patient berichtet über regelmäßig eine Pille. Ja. Die Pille. Einnehmen. Gut, das wäre jetzt noch ein zusätzlicher Risikofaktor. Zusätzliche Risikofaktoren auch. Hm. Und seit vor einer Woche direkt am Bein nicht so beweglich. Beweglich los und Staun der Blut ja. In diesem Bein. Okay. Das ist ein Risiko für die Blutgerinnung. Genau. Hat die Patientin sonst noch chronische Erkrankungen oder eine auffällige Vorgeschichte? Sie leidet an Hypothyroide. Und regelmäßig nehmen Sie eine Thyroid-Präparaten ein. Ja, wahrscheinlich Hashimoto, Thyroiditis vielleicht, Hypothyreose. Okay. Sonst hat die Patientin sonst Risikofaktoren? Raucht sie? Raucht sie? Ich habe nicht gefragt. Okay. Okay. Könnte man zumindest nochmal diese Risikofaktoren abfragen, ob sie raucht, wie es mit Alkohol ist, Drogenkonsum. Okay, gut. Und was unternehmen Sie jetzt, Herr Kollege, an Therapie? Was schlagen Sie vor? Wenn Sie diese meine Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich bei dieser Patientin folgende Therapiemaßnahmen empfohlen. Erstmal eine Sauerstoff mit Nasen und eine thrombolytische Therapie mit natürlich erstmal eine intravenöse Patientendosen Heparin Repression, dann müssen wir sofort eine thrombolytische Therapie beginnen. Gut. Und dann dementsprechend eine nachfolgende Bildgebung. Man kann Computertomographie machen. Computertomographie auch. Das wäre vielleicht, wäre jetzt Funktionen und Größen der Bild sinnvoll. Ja, gut. Dann denke ich, ist das erstmal so in Ordnung. Mit dem Therapievorschlag, die Diagnose würde ich auch unterstützen, so wie das geschildert wird und wie das, denke ich, die Befunde da sind, muss man daran denken. Das Trauma, Distorsion des Sprunggelenkes vor einer Woche, das passt ja, weil sonst ist die Frau ja offenkundig gesund. Risikofaktor die Pille, aber das ist jetzt ja gut ein begleitender Risikofaktor. Ne? Gut. Mhm. Ja. So. Jetzt machen wir da erstmal vielleicht Schluss. Jetzt sage ich erstmal nochmal, was mir oder woran Sie nochmal denken sollten, auch bei der Aufnahme. Ruhig nochmal, Sie haben das zwar angedeutet, aber sagen, wenn jemand so stark kommt mit so einer starken Dyspnoe, Luftnot und Schmerzen, während man befragt, ruhig schildern und sagen, während der Zeit, wo ich Sie jetzt befrage, messe ich Ihren Blutdruck, messe ich Ihren Sauerstoffgehalt im Blut, also Blutdruck messen, SpO2 messen, um erstmal zu schauen, ist die Patientin kreislaufstabil. Was macht Ihre Sauerstoffversorgung als Orientierung? Das beruhigt die Patientin auch. Es wird nicht nur gefragt, sondern es wird schon etwas gemacht. Ja, also das ist schon ein wichtiger Faktor. Damit kann man auch ganz bestimmte Dinge auch ganz gut erstmal beruhigen. Weil die Patientin hat ja eine Panik. Sie hat ja schlecht Luft. Sie kriegt keine richtige Luft. Die eine Lunge ist eine schwere Lungenembolie. Sie ist ausgefallen. Und sie hat Schmerzen und ist jetzt natürlich sehr ängstlich, was jetzt passiert. In dieser Situation sollte man eine Opiade, Analgetikum, verabreichen. Ja, kann man durchaus machen. Einen Zugang legen, einen venösen Zugang legen schon mal als Sicherheit. Sagen, ich lege Ihnen jetzt einen Zugang, ich untersuche Ihr Sauerstoffgehalt im Blut, messe Ihren Blutdruck. Mhm. Wir machen vielleicht parallel ein Not-EKG in der Ambulanz schon, um zu schauen, hat sie gegebenenfalls auch noch schwere Herzrhythmusstörungen oder ist es nur eine Tachykardie? Ja. Und dann kann man die Anamnese ja je nach Notsituation, entweder macht man die Anamnese dann erstmal gar nicht weiter, sondern erstmal eine Intervention. Aber das haben Sie ja schon richtig gesagt und Sie waren ja schon sehr schnell bei der Diagnose der Lungenembolie. Ich habe Ihnen etwas geholfen, als Sie gesagt haben Sie geschwollene Beine. Und dann habe ich geantwortet, normalerweise nicht, aber seit einer Woche ist mein Sprunggelenk geschwollen, nachdem ich umgeknickt bin. Und da haben Sie sofort, denke ich, richtig kombiniert und gesagt, das kann eine Lungenembolie sein. Man muss der Patientin vielleicht die Diagnose gar nicht sagen, sondern erstmal für sich diese Alarmdiagnose haben und dann verfolgen. Ne? Wenn man der Patientin vielleicht sagt, sie haben eine Lungenembolie, dann kann sie schon noch mehr in Panik kommen und denken, oh, da ist mein Nachbar dran verstorben an einer Lungenembolie. Das kann ja sein, es ist ja eine lebensbedrohliche Erkrankung. Vielleicht mit der Diagnose gegenüber der Patientin noch abwarten. Ne? Ja? Okay. Ja, aber ansonsten denke ich, haben Sie das gut systematisiert und auch vorgeschlagen, was Sie jetzt machen wollen. Ja, bei so Notfällen ist es immer etwas anders als bei einer normalen Anamnese, wo man Zeit hat. Ja, wo man in aller Ruhe sagen kann, aber wenn jemand so mit etwas kommt wie Verdacht auf Lungenembolie oder Verdacht auf Herzinfarkt oder Verdacht auf Apoplex, dann muss man erstmal ein paar Handlungen machen zur diagnostischen Sinn, um zu sagen, okay, der Patient ist kreislaufstabil, das ist in Ordnung, oder wenn der Blutdruck sehr niedrig ist, dann muss ich natürlich schon andere Maßnahmen ergreifen, das ist klar. Gut, ja, versuchen Sie beim Sprechen auch möglichst immer den Interviewer anzuschauen und nicht nach unten zu sprechen auf Ihr Blatt Papier. Das machen Sie manchmal und dann kann ich Sie schlechter verstehen. Wenn Sie direkt mich ansprechen, geht das etwas leichter, als wenn Sie so fragen. Verstehen Sie? Ja, haben Sie nicht immer gemacht, aber manchmal. Nur dran denken für die Prüfung, so als, Sie haben recht, aber. Als Verhalten. Ne? Das ist dann manchmal leichter. Besser ist den Blickkontakt und dann können manche Menschen auch besser ihre Lippen sehen und das auch verstehen. Besser verstehen, als wenn Sie so nach unten fragen. Ja, gut. Ja. Gibt es sonst noch Fragen oder sollen wir noch irgendwas klären zu dem Thema oder nicht oder Vorschläge? Vorschläge? Bei der Patientin andere wichtigste klinische, wissenschaftliche Informationen. Achten Sie noch bitte einmal drauf, Sie gegenüber beim Oberarzt natürlich, das haben Sie aber auch wirklich gut gemacht, medizinische Ausdrücke verwenden, ne? Für Luftnot, Dyspnoe, Herzrasen, ja, könnte ich sagen, meinetwegen der Puls ist Tachykard, oder dann kurz berichten, SpO2 oder eben versuchen, einige medizinische Begriffe bei der Oberarztvorstellung einzubringen, nicht anders als in der Anamnese bei der Patientin. Aber das haben Sie weitgehend gut gemacht. Gut. Ja, wenn wir sonst nichts mehr besprechen sollen, dann können wir das auch beenden. Wo haben Sie die Prüfung?